Lass den Stress einfach raus. Das Leben ist zu kurz, also machen wir das Beste draus. Bleib ruhig und relax, immer wenn dich etwas stresst, dann nimm dir dieses Lied, denn ich bin immer für dich da. Bin immer für dich da. Bin immer für dich da. Bin immer für dich da. Bin immer für dich da. Bin immer für dich da. Bin immer für dich da. Bin immer für dich da. Stell dir vor, wir wären weit weg. Kein Stress, kein Chef, nein. Nur du und deine Crew. Nicht über irgendetwas nachdenken, einfach tun. Denn ein Jahr ist schneller als es kommt wieder weg. Und aus zwei werden drei und aus drei werden sechs. Es wird Zeit, dass ihr checkt. Die gute alte Zeit ist jetzt auch bald wieder weg. Also komm, lass den Stress einfach raus. Das Leben ist zu kurz, also machen wir das Beste draus. Bleib ruhig und relax, immer wenn dich etwas stresst, dann nimm dir dieses Lied, denn ich bin immer für dich da. Bin immer für dich da. Bin immer für dich da. Bin immer für dich da. Bin immer für dich da. Bin immer für dich da. Bin immer für dich da. Bin immer für dich da. Ich bin immer hier, egal bei welchem Wetter. Ob ich jemals wieder weg will? Never. Denn plötzlich hab ich Fans und sie hören immerhin. Immerhin, yeah. Also keine Angst, nein, ich lass dich nie allein. Geh mit dir in Club, chill im Freibad oder bleib daheim. Das ist ganz egal, tu was du tun willst. Denn das Wichtigste ist, dass wir machen und nicht zu viel chillen. Lass den Stress einfach raus. Das Leben ist zu kurz, also machen wir das Beste draus. Bleib ruhig und relax, immer wenn dich etwas stresst, dann nimm dir dieses Lied, denn ich bin immer für dich da. Bin immer für dich da. Bin immer für dich da.